Ganz Kolumbien feierte mit Friedensfesten und Konzerten auf den Straßen. Die wichtigste Feier fand aber in Cartagena statt, an der Karibikküste des Landes. Anzüge, Krawatten und Uniformen waren hier nicht erwünscht. Die Gäste, unter ihnen ein gutes Dutzend Präsidenten und UN-Generalsekretär Ban Ki-moon, trugen schlichte weiße Hemden und Blusen mit offenem Kragen. Mit einem Kugelschreiber, der aus einer Patronenhülse gefertigt worden war, unterschrieben Präsident Santos und der Kommandant der FARC den Vertrag, der Amerikas ältesten und längsten Konflikt beilegt. No más guerra! No más la guerra! Nie wieder Krieg, rief Präsident Santos aus und Rodrigo Jiménez, genannt Timoschenko, der Kommandant der einstigen Guerilla-Gruppe, rang sich zu einer lange erwarteten Geste durch. En nombre de las FARC. Im Namen der FARC biete ich allen Opfern des Konflikts eine aufrichtige Entschuldigung an. Für all den Schmerz, den wir in diesem Krieg verursacht haben. Es gab einen kurzen Schreckmoment, als Flugzeuge wenig später die Rede des FARC-Kommandanten unterbrachen. Aber das war nur schlechtes Timing. Jiménez hatte seine Redezeit weit überzogen. Wenigstens sind sie diesmal gekommen, um den Frieden zu begrüßen und nicht um Bomben zu werfen. Zu einer Umarmung reichte es nicht, aber Santos und Jiménez tauschten einen langen Händedruck aus und der Rebellenführer steckte sich eine kleine Friedenstaube ans Hemd, die der Präsident ihm überreicht hatte. Santos wählte pathetische Worte. Die schreckliche Nacht der Gewalt ist vorbei, die uns ein halbes Jahrhundert lang in ihren Schatten gehüllt hat. Die schreckliche Nacht ist vorbei und ein Tag mit all seinen Versprechen bricht an. Einig waren sich beide in einem Punkt, dass Kolumbien, dass der Frieden auf dem Verhandlungsweg dem Rest der Welt jetzt als Beispiel dienen kann und sollte. 52 Jahre lang hatten sich die Regierung und die marxistischen FARC-Rebellen einen blutigen Krieg geliefert. 220.000 Tote sind offiziell dokumentiert, zehntausende weitere Menschen sind spurlos verschwunden. Die FARC versprechen, jetzt die Waffen abzugeben und ihre Verbindungen zu den Drogenkartellen zu kappen. Die Regierung verspricht im Gegenzug, sie als demokratische politische Bewegung zu akzeptieren und sogar zu schützen. Das hinzunehmen fällt allerdings vielen in Kolumbien noch schwer. Auch in Cartagena waren Stimmen gegen den Friedensvertrag zu hören. Hier protestierten die Anhänger von Ex-Präsident Uribe, der seine Kritik erneuerte. Die wichtigsten Verantwortlichen der FARC, des größten Kokainkartells der Welt, kommen jetzt straflos davon. Uribe ruft die Kolumbianer dazu auf, das Friedensabkommen beim Referendum am kommenden Sonntag abzulehnen.